Der kleinste gemeinsame Nenner ist der Ruf nach mehr Stellen für Lehrer und Dozenten. Und natürlich überhaupt nach einer soliden Finanzierung der Schulen und Universitäten. Da könnte man dann erwidern, Moment mal, gerade gab es doch erst 18 Milliarden für den Hochschulpakt 2, also Geld für die Hochschulen. Die Streikorganisatoren entgegnen, das Geld fließt, wie schon bei der Exzellenzinitiative, zum großen Teil in die Forschung und nicht in die Lehre. Das Einzige, was die Studenten und die Schüler in Zukunft davon haben, das sind 275.000 neue Studienplätze. Und die reichen gerade, um den Überhang aufzufangen, der durch die doppelten Abiturjahrgänge entsteht. Kaum besser kommt in den Augen der Studenten auch die Finanzspritze weg, die über das Konjunkturpaket des Bundes an die Schulen und Hochschulen fließt. Das Geld ist nur für die Reparatur maroder Gebäude gedacht. Nicht nur in Beton investieren, sondern auch in Köpfe. Auf dieses Schlagwort haben das die Schüler- und Studierendenvertreter gebracht. An dem Punkt sind sich die Studierenden mit den Hochschulrektoren einig, wie deren Präsidentin Margret Wintermantel betont. Unser Appell an die Politik ist natürlich schon der, wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Ausbildung der Studierenden auf höchstem Niveau, dann brauchen wir andere Betreuungsrelationen. Dann müssen wir an den Hochschulen mit kleineren Gruppen von Studierenden arbeiten können. Wir müssen bessere Lernbedingungen schaffen. Das heißt zwangsläufig mehr Geld für Personal. Soweit, so klar. Jenseits des Geldes aber sind die Forderungen der Demonstranten weit gespannt. Und da geht es auch um Strukturen. Den Studenten sind die neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master ein Dorn im Auge. Ein Schmalspurstudium sei das, kritisieren sie, verglichen mit dem Diplom oder Magister. Die neuen, europakompatiblen Studiengänge verkürzen das Studium enorm, verschulen es und setzen die Studierenden unter Druck. Viele sagen, freies und selbstbestimmtes Lernen ist nicht mehr möglich, deshalb sind wir dagegen. Und an diesem Punkt treffen sie sich dann mit den Schülern. Die haben nämlich als einen ihrer größten Kritikpunkte das G8 auf ihre Fahnen geschrieben, also das verkürzte Abitur, das jetzt in 8 statt 9 Jahren absolviert werden soll. Und weil die Lehrpläne oft noch nicht richtig entschlackt sind, sorgt auch das für viel Lernstress und volle Tage. Ein ganzes Füllhorn an Forderungen also, von denen die nach Überarbeitung von G8 und Bachelor und Master und der Ruf nach solider Finanzierung aller Bildungseinrichtungen die dringlichsten sind.